Im Spätherbst jenes ersten Amtsjahres stieß der neu ernannte Magister eines Tages beim Durchsehen der Einträge im Tagebuch seiner Kanzlei auf eine Notiz. Student Petrus aus Monteport kommt an, empfohlen vom Magister Musicae, bringt spezielle Grüße vom Altmusikmeister, bittet um Unterkunft und Zulass ins Archiv. Nun, den Studenten und sein Gesuch konnte er ruhig den Leuten vom Archiv überlassen. Es war etwas Alltägliches. Aber spezielle Grüße vom Altmusikmeister, das konnte nur ihn selbst angehen. Er ließ sich den Studenten kommen. Ihr fragt mit Besorgnis nach der Gesundheit des Herrn Altmusikmeisters. Offenbar hat mein Anliegen euch den Gedanken nahegelegt, er möchte krank und es könnte am Ende hohe Zeit sein, ihn noch einmal aufzusuchen. Nun, in der Tat, ich glaube, es ist hohe Zeit. Zwar scheint der Ehrwürdige mir nicht dem Ende nahe, aber seine Art des Abschiednehmens von der Welt ist nun einmal eine besondere. So hat er seit einigen Monaten sich beinahe ganz des Sprechens entwöhnt. Und wenn er schon immer die kurze Rede der Langen vorgezogen hat, so ist er jetzt zu einer Kürze und Stille gelangt, die mich ein wenig beängstigt. Wenn ihr ihn also aufsuchen wolltet, Domine, würdet ihr ohne Zweifel eurem alten Freunde eine Freude bereiten, dessen bin ich gewiss? Wirklich reiste Knecht wenige Tage später nach Monteport. Als er den Pavillon betrat, den der Altmagister in den Gärten bewohnte, eine anmutige und überaus ruhige Klause, hörte er Musik aus dem hinteren Zimmer her. Eine zarte, dünne, aber taktfeste und köstlich heitere Musik. Das Begrüßungslächeln des Musikmeisters, das alle liebten, war stets von einer kindlich offenen, strahlend sich darbietenden Herzlichkeit gewesen. Vor bald 30 Jahren hatte Josef Knecht es zum ersten Mal gesehen und sein Herz diesem freundlichen Manne geöffnet und geschenkt in jener beklommen seligen Morgenstunde im Musikzimmer. Er hatte dies Lächeln seither oft und jedes Mal mit tiefer Freude und einer wunderlichen Rührung wiedergesehen. Und während des freundlichen Meisters gräuliches Haar allmählich vollends grau und allmählich weiß geworden, während seine Stimme leiser, sein Händedruck schwächer, sein Gang mühsamer geworden war, hatte das Lächeln nichts an Helligkeit und Anmut, an Reinheit und Innigkeit verloren. Knecht erzählte später seinen Studenten: Ich hatte den Altmagister ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Nach den Andeutungen seines Famulus erwartete ich für mich wenig oder nichts von diesem Besuch. Ich hatte einfach Angst bekommen, der verehrte alte Herr könne uns plötzlich verlassen und eilte her, um ihn mindestens noch einmal zu sehen. Als er mich erkannte und begrüßte, leuchtete sein Gesicht auf. Doch sagte er nichts als meinen Namen und gab mir die Hand. Ich setzte mich zu ihm, er schickte den Studenten fort, nur mit einem Blick. Und jetzt begann das merkwürdigste Gespräch, das ich je erlebt habe. Anfangs freilich war es für mich sehr befremdend und bedrückend, auch beschämend, denn ich redete den Alten immer wieder an oder stellte Fragen. Auf nichts aber gab er anders als durch einen Blick Antwort. Ich konnte nicht erkennen, ob meine Fragen und Mitteilungen ihn anders denn als ein lästiges Geräusch erreichten. Es verwirrte, enttäuschte und ermüdete mich. Ich kam mir so überflüssig und aufdringlich vor. Was immer ich dem Meister sagte, ich bekam darauf nur ein Lächeln und einen kurzen Blick zurück. Ja, wären diese Blicke nicht so voll Wohlwollen und Herzlichkeit gewesen, so hätte ich denken müssen, der Greis mache sich unverhohlen lustig über mich, über meine Erzählungen, mein Reden, über den ganzen unnützen Aufwand meiner Reise hierher und meines Besuches bei ihm. Nun, und etwas dergleichen war schließlich mit seinem Schweigen und Lächeln ja auch gemeint. Möglich, dass es eine halbe Stunde gedauert hat, mir kam es wie ein halber Tag vor. Ich fing an, traurig, müde und unwillig zu werden und meine Reise zu bereuen. Der Mund wurde mir trocken. Da saß der ehrwürdige Mann, mein Gönner, mein Freund, der, seit ich denken konnte, mein Herz und Vertrauen besaß und nie ein Wort von mir ohne Antwort gelassen hatte, da saß er und hörte mich reden oder hörte mich auch nicht, saß und hatte sich völlig hinter seinen Strahlen und Lächeln, hinter seine goldene Maske verborgen und verschanzt, unerreichbar, einer anderen Welt mit anderen Gesetzen angehörig, und alles, was von mir zu ihm aus unserer Welt in die seine hinübersprechen wollte, lief an ihm ab wie Regen an einem Stein. Endlich, ich hatte schon keine Hoffnung mehr, durchbrach er die Zaubermauer. Endlich half er mir, endlich sagte er ein Wort. Es war das einzige Wort, das ich ihn damals habe sprechen hören. Du ermüdest dich, Josef. Das war alles. Du ermüdest dich, Josef. Er sprach die Worte ein wenig mühsam, als habe er schon recht lange Zeit die Lippen nicht mehr zum Sprechen gebraucht. Zugleich legte er seine Hand auf meinen Arm. Sie war leicht wie ein Schmetterling, sah mir eindringlich in die Augen und lächelte. Ich war dann noch etwa eine Stunde bei dem Alten. Aber ich vermag nicht zu sagen, was zwischen ihm und mir vorgegangen oder ausgetauscht worden ist. Worte sind dabei nicht gesprochen worden. Ich fühlte nur, dass er mich in seinen Frieden und seine Helligkeit mit aufnahm. Es umschloss ihn und mich Heiterkeit und Ruhe, wunderbare Ruhe. Ich sah ihn oder fühlte ihn und den Gang seines Werdens von damals an, wo er mir, einem Knaben, zum ersten Mal begegnete, bis zur jetzigen Stunde. Es war ein Leben der Hingabe und Arbeit gewesen, aber frei von Zwang, frei von Ehrgeiz und voll von Musik. Wenigstens habe ich das, was von ihm ausstrahlte oder was zwischen ihm und mir wie rhythmisches Atmen hin und her wogte, durchaus als Musik empfunden, als eine völlig unmateriell gewordene Musik, die jeden in den Zauberkreis Eintretenden mit aufnimmt, wie ein mehrstimmiges Lied, eine neu einfallende Stimme.